Medien zu viel. Oder ist der Nachname? Vorname weiss ich nicht. Mein Vorname, ich habe genug gesehen. Ja, das geht. Aber die haben schon angefangen. Ich habe mich eben gewundert. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwie, was schreiben die da? Ich habe schon durchgelegt im Programm. Aha. Die so fertig werden in zwei Wochen. Das Turnier in zwei Wochen ist recht. Ah, das geht nur zwei Wochen, die Olympischen Spiele? Zwei Wochen. Ah, guck mal, das ging irgendwie im Monat oder so. Paralympics sind nochmal zwei Wochen. Aha. Das geht nochmal zwei Wochen. Okay. Ah, die sind dann auch gerade in London? Die sind immer gerade im Anschluss. Ja. Okay. Unglaublich. Ja, du eben, also. Das heisst aber jetzt irgendwie auf SF2 kommt jetzt irgendwie 12 Stunden am Tag Olympia, oder? Ich glaube noch mehr, also ich mache jetzt im Internet, machen sie gar mehrere Fan, also Sender, also sie haben so Olympiasender eingerichtet, wo du dann kannst streamen vom Schweizer Fernsehen. Ja. Das scheint noch easy. Okay. Weil es läuft ja sehr viel parallel, das heißt, ja. Du kannst inzwischen den Sport jetzt das bin ich gespannt. Das wäre interessant gewesen. Nein, völlig also, uninteressant für so also, ein Spiel. Spiel, also, ich habe gewonnen, nicht gespielt, kann ich müssen arbeiten. Also, also das ist so gut, das ist übertragen worden. Ja, ah, okay. Ich bin alles übertreibt eben vom Schweizer. Also vom okay. Schweizer. Sie hat die höchste TV-Erlöse, die sie je gegeben hat. Milliarden im Fall. Ah ja, okay. Ja, nein, ich finde, also ich muss sagen, weißt, ich finde, es gibt schon durchaus Sportarten, die irgendwie dort eine gewisse Legitimation okay. haben. Weißt du, die ganze Leichtathletik und so, das hätte ich nicht. Nein, ich finde jetzt, so ehrlich gesagt, jetzt Dreisprung. Ja. Ich finde das dann irgendwie noch geil zum Schauen, dann kommt der Nächste und dann ist ja, aber Weitsprung, man hat ja schon einen Weitsprung, man hat ja schon einen Weitsprung, dann macht doch Weitsprung, das lernt ja. Mit drei Sprüngen. Ja, ja. Aber wenn der halt mit einem Sprung nicht so gut kommt und mit drei ist schon wahnsinnig, dann musst du echt einen Sportart machen. Und dann schon gleichzeitig hast du einen Diskus werfen. Hast du mal recherchiert, welche Sportart es nicht mehr gibt, die mal olympisch gewesen sind? Nein, nein. Sackhüpfen, Seilziehen, ohne Scheiß. Seilziehen, stimmt, habe ich mal gehört. Seilziehen, Sackhüpfen. Ja. Oh, das wäre geil. So die erste Olympiade, so, ich dachte, wir sind die hohe Blausch veranstaltet. Sie haben echt gedacht, das ist einfach das ist ein Cup-Turnier, was will sie echt? Wahrscheinlich heisst es noch mit einem Eierlöffel, weißt du, so denen finanzieren und wärst du noch, ist er gewonnen. Aber zum Beispiel so 100 Meter, 200 Meter, finde ich jetzt relativ, das ist jetzt interessant. Also die ganze, also alle Renndistanzen, wo du nicht musst gehen. Ja, ja. Ja und halt, das ist ein spektakuläres Zeug, so Stabhochsprung, das ist schon noch krass. Ja, das finde ich jetzt auch eigentlich ein Sport, aber weißt du, das ist jetzt... Das finde ich irgendwie, das hat für mich eine gewisse Ästhetik, wie die dann das so, schon, das so in den Ofen kommen, so, das ist... Ja, das hat, ja, das zum Stil von wie eine grosse Höhe kann ein Mensch mit relativ einfachen Mitteln oder mit einem Stecken irgendwie überwinden. Also. Gut, ist noch ein Stecken, man ist ja Hightech. Egal. Also, aber ja, das ist. Nein, ja, das ist schon so. Und dann gibt es noch den einen Südafrika, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall einen, der eine Beibelthese hat und vier, also der bei der richtigen mitmacht. Der David's, oder? Ja, also. Ja, da hat man im Teil. Okay, das ist ja so eine riesige Diskussion gewesen. Ob das jetzt ein technisches Mitglied ist, das in schnellem macht. Ja, genau. Oder, weißt, eigentlich müsste ja bei der Behinderten-WM starten, aber er ist schneller als die richtige. Oder mindestens, also der Mithalt auf jeden Fall. Das ist auch nicht eine völlig ungerechtfertigte Frage, ob deine Prothese, je nachdem wie entwickelt die ist, hilfst du dir schon. Die Dinge sind recht geil, das sind wirklich so, hast du die mal gesehen. Das sind so Väter im Fall. Also Carbon, ganz wichtig, also die Heure, das ist es gibt auch einen, der skatet mit einer Prothese. Scheint, geht sie mal im Monat mindestens kaputt. Dann kommt wieder neu, aber es geht nicht. Das ist aber nicht der, der mit den Stöcken skatet. Nein, da gibt es auch noch. Der ist wirklich cool. Der ist gibt ein Musikvideo, wo der vorkommt. Also, wo man auch so... Ja, okay. Das kenne ich gar nicht. Nein, das ist sehr, sehr hübsch. Ja, das ist... Also, ich meine, das wird ja nur noch mehr zunehmen. Also ich meine, irgendwann ist nachher die Frage, was ist, also dann können wir den Bots irgendwie springen lassen, weiss ich auch nicht. Oder im Jahr gibt es ja schon, so ist es. Ja, genau, ja. Das gibt es diverse. Ja, ja, naja, mit dem ganzen Doping und so. Das ist, also ich meine, es gibt einen gewissen Sport, zum Beispiel Kugelstoss bei den Frauen, ist seit den 90er Jahren, sie sind nicht mal den Rekord angekommen, also was bis zum 90er Jahr passiert ist. Das ist einfach, wie sie. Wir vermuten, dass halt diese Muskelaufbaubeprat so exzessiv gebraucht worden sind, dass du halt heute mit ihren Dopingkontrollen das gar nicht mehr kannst, also mit normalen Armen kannst erreichen. Oder, ich meine, die DDR hat ja ihre Sportler Gegenwille, also ohne dass sie es gewusst haben, ja, zum Mann gespritzt eigentlich. Also wirklich. Ja, aber willst du das Publikum nicht ein bisschen? Also du willst doch, dass es an den Olympischen Spielen plötzlich wieder einen neuen Weltrekord gibt im 100 Meter Lauf und so. Und das gibt ja eigentlich, also es gibt ja die ganze neue Rekorde. Ich frage mich, wie das stand kommt, dass es sich immer weitergeht. Gut, Menschen wachsen natürlich auch noch, sie lernen sich. Das ist jetzt sicher nicht drin.

Und dann jetzt tatsächlich erst letzte Woche The Dark Knight irgendwie das erste Mal gesehen. Ich müsste sagen, so. Ja, mir das so toll habe ich jetzt das nicht gefunden. Also. Nein, ich finde ihn schon noch gut. Oder ich sehe, ich kann sehen, es gibt dann halt so Gruppen, die den Film super finden. Yeah. Die ganze Reihe. Yeah. Und ich kann sehen, wieso sie das finden. Weil für einen Hollywood-Film, der so dermaßen breit ist und dann auch noch einen Superheld beinhaltet, hat schon gewisse Existenzialistische ist kein Superheld, um korrekt zu sein. Ja, er ist eigentlich. Er hat keine Superkräfte. Nein, er hat keine Superkräfte. Das ist Iron Man ist auch kein Superheld. Da muss man, wenn man mit Comic-Nerds ja, ja, zu tun hat, wird man auch schnell korrigiert. Also, das ist auch nicht bei einem, aber. Was ist er denn? Er ist einfach ein. Held. Ein Held. Einfach ein Held. Ohne Super. Der Rächer, der. Aber ich muss sagen, der Batman ist also vor allem ein Held in diesem Fall. Ich darf gerne weiter suchen. Interessant, ich fand mit der ganzen Waffendiskussion, das hat mit Amok gelaufen, was auch immer überall im beinhaltet, habe ich gefunden, dass dann in der Geschichte. Batman ist ja ein Held, kein Superheld, sondern ein Held, der ja komplett ohne Schießwaffe. Ja, und er tötet auch höchst selten. Ja, er tötet eigentlich nie, sondern tut nur die Leute kampfunfähig machen. Ja. Und das ist auch so eine, wenn ich Batman aufkomme, das ist eben in der Zeit, habe ich einen Artikel gelesen, aufkomme, wo generell einfach Waffen viel schlechtes Image gehabt haben und eigentlich alle Comic-Helden waffenlos waren. Aber der Batman ist ja schon berühmt seit, sie wären der erste Disco ja, Comic rausgekommen. Und eben, ist das spannend ist aber gewesen, dass die ganze Waffe, RNA und Waffenfanatik und so, hat zusammen auch mit dem Ku Klux Klan und in der 60er Unruhe in den USA, wo dann plötzlich dank dem liberalen Waffenrecht sich auch viele schwarze Underdogs sozusagen bewaffnet haben, heisst die weißen Underdogs auch mit bewaffnet. Das hat sich dann so, das ist dann auch so ein bisschen der Ursprung von der Radikalisierung von der NRA und scheint auch, dass sich viele Leute vom, also das NRA ist dann aus dem Ku Klux Klan Bewegung rausgegangen. Also viele Leute. Also als Gegenbewegung oder? Nein, also aus dem Ku Klux Klan raus haben sich die weißen. Ah, stimmt, als Gegenbewegung. NRA und Kuckucksklan, so wie das sind sie nicht, das ist eine Gegenbewegung. Das habe ich recht spannend Artikel oder einen Zusammenhang gefunden, ich weiß nicht, wie ich es gesehen habe. Okay, also aber wie rausgegangen aus Kuckucksklan ist verboten worden, machst halt so, okay. NRA draus oder machst okay. Waffenbünd draus, machst so eine Vereinigung draus. Wahrscheinlich eine Art Bürgerwehr. Also das. Aber es ist sowieso witzig, dass die ganzen, wir können trotzdem Superhelden sagen, das ist egal. Ich meine, die ganzen Comic-Superhelden ja immer, die sind immer sehr amoralisch irgendwo und haben ja immer auch so ein Weltbild vertreten. Also, da gibt es ja gar mehr Captain America und all das Zeug. Yeah. Ah, aber Captain America also, ist natürlich mit, in den 40er, 50er Jahren mit dem Kommunismus hat es natürlich eine rechte, also nicht rassistische Ansicht gegen Rassen, sondern gegen Kommunisten. Ja, ja, neben, also ich sage, aber es ist immer, es ist immer prägt von irgendwie von einer, also von einer Haltung, von einer Situation, die gerade herrscht, ob sie gut oder schlecht ist, oder wie mir die. Jetzt empfinde, das ist jetzt egal, aber das war ja immer so motiviert gewesen. Lustigerweise finde ich aber heutzutage die ganzen Comic- und Superhelden-Geschichten, die ich eigentlich mehr nur von den Filmen kenne, eigentlich noch cool. Also so wie X-Men oder so, hat durchaus irgendwie noch gewissen Kalt, was irgendwie die Haltung anbelangt. Also, aber das ist auch kein Wunder, wenn du jetzt gut bist in einem Drehbuchschreiben und einen Film machen, du hast einen riesen Fundus von Comics, die vorher hergehen. Und dort hat garantiert irgendjemand gute Themen aufgegriffen. Voll, das ist eine riesige Inspiration. Und also es spielt sich einfach an, zum Verfilmen. Also vor allem auch heute mit den technischen Möglichkeiten kannst du eigentlich Comics so umsetzen, wirklich in diesem Bam-Bam-Comic-Stil. Und bist nicht so an. Ich muss ja sagen, dass die Superhelden-Comics, ich meine, da gibt es die ganze Bandbreite. Ja, halt die eher kommerziellen, also die erfolgreichen, sagen wir so, das sind halt auch meistens eher moralisch und ein bisschen langweiliger. Mhm. Aber das geht ja dann nahtlos über bis zu. Auch in der Comic, weiß ich nicht, da ist einer auch so eine Art Held, aber er macht eigentlich alles kaputt, ist völlig anarchisch. Also völlig. Mhm. Aber ist eigentlich auch eine Art Superhelden-Comic und da gibt es, glaube ich, alle Stufen dazwischen. Und das bedient sich sicher auch von der anderen Seite. Was ich jetzt einfach bei dem Batman irgendwie das Gefühl hatte, also ich kenne halt irgendwie die Verfilmungen, was ist das, das muss irgendwie so 90er Jahre gewesen sein. Von Burton mit dem Jack Nicholson. Also, ja, genau, oder mit dem, jetzt das ist peinlich, wie heisst der? Also Michael Keaton ist der Batman. Ja, ja, genau, aber nicht der Riddle hat ist gespielt. Jim Carrey. Jim Carrey, die Geschichte. Aber der ist so. Schon später gekommen, Mitte 90er. Und das ist für mich, das sind für mich

geil düstere Atmosphäre ist eigentlich schon geil. Also, das ja, das ist wirklich. Ja, es nimmt so die Film-Noir-Geschichte ja, aus den 30er-40er und das ist halt einfach eine geile Ästhetik. Ja. Ist fast schwarz-weiß. Ja. Von meiner Seite, das ist natürlich ein Motzen auf sehr hohem Niveau. Also, der Film ist durchaus sehenswert gewesen. Das ist halt ein grosser Hollywood-Film. Ja, der macht einen grossen Hollywood-Film. Genau. Ich schon immer schauen, es gibt irgendwo Kater-Sonntag, wo man muss. Irgendwie totschlagen. Das ist Sonntagabend Film schauen, das ist wirklich so Klassiker. Ja. Schauen Sie an Tatort? Nur ausgesucht. Nur ausgesucht, ja. Es gibt ja. Die zwei Kommissaren aus Münster, die finde ich wirklich lustig. Ja, die schauen dann. Das wär's. Ja. Das ist eigentlich im Moment, aber. Aber wir machen Tatort-Abend im Kaffee Hand. Ja. Stimmt, das kommt jetzt auch. Das wollen wir eigentlich machen. Ich bin auch sehr raus, aber ich finde auch Münster ist cool, da mit dem, wo immer mit dem Bello überall ja, mit dem Saal, wie heißt man? Und dem piefenden Taxifahrer fährt der Team und Burner heißt genau, sie. Burn, für den Burn, das ist eine gute Figur gelungen. Kriegsmedizin, ja. Genau. Und dann wohnen sie noch nebeneinander. Finde ich noch gut, das Fernsehen. Das ist sehr schön. Ich finde Berliner finde ich auch noch geil. Und München sind auch cool und der Batic und der Leitmeier. Ja, die gibt es auch schon ewig. Ja, also wir sind beim Batman gewesen, da muss ich jetzt versuchen, dass wir da einigermaßen den Übergang finden. Ja, Batman. Aber eben, grundsätzlich bin ich aber, ja, weil ich so gewisse Leute in meinem Umfeld habe, die sehr Comic-affin sind, kann mir auch müssen sagen, entweder ist man Marvel oder man ist DC. Das ist klar. Irgendetwas dazwischen gibt es. Ja, aber ich denke, das Comic ist jetzt nicht nur ein Superhelden-Comic, sorry. Also, ja gut, das ist wieder ja, ein anderes Genre. Ja, ganz klar. Aber jetzt wie dem klassischen... Dann geht es um Superhelden. Nein, meine Lieblingscomics sind nicht Superhelden-Comics, sondern das sind viele Comics. Nein, die Comics, die ich zu Hause habe. Aber das ist so die Superhelden-Ami-Comics. Ja. So. Das ist ja auch so amüsant irgendwie. Das habe ich schon interessant gefunden, als ich das erste Mal mit dem so in Berührung gekommen bin. Für mich sind Comics auch, das ist so das europäische Ding gewesen. Das sind... Viel, ja, logisch, dort, aber dann auch schon im erwachseneren Alter, so ein bisschen die Kunstcomic-Geschichten. Ja. Das sind wirklich meistens Franzosen, Spanier, glaube ich, ein paar, Deutsche natürlich auch. Weltschweizer sind natürlich auch immer wieder. Genau, also wirklich ganz cooles Zeug. Also, da kommt mir gerade eine Sinn, wo dir, Christian, eigentlich müsste extrem gefallen, wie er jetzt der geheißen. Ich würde das herausfinden, wie er schickt. Ja, schick noch. Der macht ganz ja. Unglaublich. Comics habe ich einfach gelesen. Werner Comics habe ich gelesen. Ja. Mickey Mouse halt, ja. Taschenbuch und Timo Struppi auf jeden Fall. Aber bei uns ist es natürlich auch so, es ist gemein mit den Comics, weil bei uns haben Comics extrem das Image von für Kinder. Ja. Also, was jetzt zum Beispiel in Frankreich oder Weltschweiz gerade ganz nicht anders so, ist. Ja, also dort hat es viel mehr so erwachsene Comics und solche Sachen. Und ich habe dann eben gemerkt, als ich mindestens jemanden mal kennengelernt habe, inzwischen ein guter Freund von mir, wo halt auf die Ami-Dinger steht, dass für den Mini-Comics irgendwie, das ist dann für ihn nicht Comics. Also er findet dann irgendwie, hey, das ist eben so ein europäisches Kunstzeug und so. Aber das hast du in den USA auch. Und er ist, und da habe ich mir müssen sagen lassen, habe ich dann irgendwie müssen, bin ich dann aufgeklärt worden, eben, wie das System funktioniert. Also, dass es wirklich eben irgendwie auch von Iron Man und all denen, dass es einfach, weiss auch nicht, wie viele 100 Ausgaben gibt. Ja, und da gibt es wieder Sammelband und eben da gibt es irgendwie das Marvel-Universum, das ist, ich glaube, Marvel ist Spider-Man, Superman und so. Ja, und DC ist der Batman, glaube ich. X-Men. Und die interagieren halt alle Figuren irgendwann mal miteinander und alles. Genau, das ist mir dann eben auch, bin ich dann eben auch aufgeklärt worden. Das ist halt wie ein lustiges Tag. Das ist eigentlich schon noch geil. Also ich das ist schon geil, ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man auch wirklich extrem reinkommen kann. Also, und dann plötzlich kommt die andere Figur rein. Und anscheinend, das finde ich aber schon faszinierend, es muss immer logisch sein. Also anscheinend ist es wirklich so, dass die Figuren, also das heisst, du hast der Spider-Man kommt plötzlich beim Batman vor, dann muss das wirklich alles stringent genau reinpassen. Also alles, was dort passiert und was der Spider-Man macht, das muss von allen Folgen, die es von Spider-Man gibt, das muss alles stimmen. Okay. Und ich glaube, da sind so die Comic-Fans auch, glaub, extrem so nerdig unterwegs, dass wenn das eben nicht der Fall ist, dann gibt es den Shitstorm. Okay. Also, das finde ich so vom, also, aber anfangen, jetzt die Dinge zu lesen, würde ich jetzt gleich nicht, aber so vom rein vom Konzept finde ich es eben ähnlich. Ich habe sogar etwa 3 Batman-Comics. Ah, ehrlich? Okay. Ja, aber so ganz so eine ausgewählte, die ich dann einfach schön Zeichnung gefunden habe und die Geschichte ist auch okay. Aber Comic ist sicher ein Medium, also wenn wir jetzt in Zukunft einen Film stärker und Film mehr bekommen. Also auch, es gibt auch immer mehr so Bildungscomics, die Geschichte vermitteln. Von August sogar ein lustiges Taschenbuch. Da habe ich erst gestern eine Geschichte gelesen. Aber wenn ich krank war, habe ich mal wieder mal ein lustiges Taschenbuch bringen. Die Geschichte ist schon geil. Die hat einfach so erzählt, da sind so Düsentriebe und der Donald in so eine Maschine reingestiegen und die hat ihnen gezeigt, den Kreislauf vom Wasser. Auch noch mit, gleichzeitig noch Pfahlbauer und so durch die Menschengeschichte durchgehen und alles so. Und dann sind sie wieder auf Ja, aber stimmt. Also Comics auch. Das viel gelernt. Comics, ich meine, die französischen Comics, da, die, wie ist das mit Geschichte und mit dem menschlichen Körper? Kennst du die? Ja, es waren ja, sensationell. Oh, das habe ich geliebt. Das habe ich geliebt. Das war das mit dem Roboter. Und das Zahlen oder Augen und so. Genau, der Typ kam mit einem ganz langen Bart. Der Alte, genau. Das ist immer, der Charakter ist ja lustig. Also das ist ein rotes Blutkörper. Es gibt ja auch Menschen und Geschichte. Also, aber lustigerweise kommen in beiden Dingen die gleichen Charaktere vor und haben die gleichen Eigenschaften. Es hat zuerst die von der Geschichte gegeben. Und ich glaube das vom Körper. Und dort bin ich glaub, wie so vom Alter her glaub, ein bisschen rausgewachsen. Aber die von der Geschichte, das habe ich immer gefunden. Das habe ich gefunden. Also ich habe die Geschichte geil gefunden. Damit. Aber das mit dem Körper haben wir völlig... Ich stelle mir das immer noch so ein bisschen als so laufende Strasse im Arm vor. Es war sehr bildlich. Das muss ich mir mal online reinziehen. Das ist echt gut. Ja, das gibt es schon. Und wie das geheißen, es war einmal? Es war einmal, c'est une fois, und, also auf Original. Und das andere heisst irgendetwas mit das Leben. Das war einmal das Leben. Ist heisst es so? Hast du gemeint, ja. Dann ist es kann macht das Sinn, dass es zuerst ich ist und noch ja. So Zeug ist der Hammer. Also, aber eben auch bei Ding, also auch bei den lustigen russischen Taschenbüchern. So viel Allgemeinwissen von den lustigen Taschenbüchern. Vor allem so klassische Literatur, die drin aufgegriffen wird und verarscht. Yeah. Dann hast du einen leichten Überblick über die Story und kannst voll mitreden. Du weißt mal, wie die Odyssee mal so ja, war genau. Und so. Aber lustig finde ich auch in den 70er-Jahren, weißt du, das Heidi und Biene Maya und so die Comic, also die Filme, die Serien eigentlich, die sind ja ein österreichisch-deutsches Filmstudio mit der Japan zusammen. Aber dann hat es auch die japanische Ästhetik extrem stark aufgenommen. Ja. Und das finde ich, also auch Wiki und die Wikinger ist auch von denen. Das finde ich eine geile Ästhetik. Aber bei Heidi sieht man die am stärksten, das japanische finde ich. Bei Wiki finde ich eigentlich nicht so. Yeah. Ja gut, das hat so die klaren, so die extrem runden Ja, ja, und aber auch die wenigen Bilder oft auch. Also, ja, ja. Das finde ich sehr japanisch. Aber das haben sie wahrscheinlich auch aufgenommen. Die Ästhetik ist schon noch geil, aber das ist ja billig zu machen. Aber ich finde das etwas aus wenig Geld auf eine Ästhetik kommen, finde ich eben etwas, was sehr schön, wenn das schön das ist. Das ist sehr schön, also, ja. Und das finde ich sehr gut gelöst. Und ich finde, Wiki kannst du auch heute noch schauen. Das ist, also, ja. Das ist ja was mich aber... Kleine, ungeschlechtliche Koks damit. Was heißt ungeschlechtliche Koks? Also ich habe lange nicht gewusst, ob ich ein Bub oder ein Mädchen ist. Es gibt Folge, die musst du kannst schauen. Warte, es war ein Bub. Es ist ein Bub. Es gibt Folge, da sieht man einen Brot. Ehrlich? Okay. Und Zeloi zum ersten Mal trifft, das habe ich kürzlich mal gesehen. Und Zeloi zum ersten Mal trifft, ist mit denen am Baden. Und dann ist ein Füllerblut und man sieht sich mal. Nicht mehr das, okay. Ich also, sie tut ja das in den Shownotes, die ich dann mache. Schnäbeli, wirklich. Das kannst du posten. Das ist immer das. Aber was ich wirklich nie gecheckt habe als Kind, war Biene Maya. Das ist mir wirklich, das ist so... Ich habe das wirklich nicht verstanden. Ich auch nicht, aber mir hat der Heugümper gefallen. Das ist so ein guter Synchronsprecher. Der von Ja, stimmt. Das den habe ich super gefunden. Ja, das ist der Rest von der Serie hat mich irgendwie nicht gepackt. Aber. Wenn der doof Willi irgendwie, jetzt ist es ein bisschen doof, dass mein das Vater auch noch gerade Willi heisst. Nein, das ist nicht der Heugümper. Ist das nicht der Heugümper? Nein. Das ist der kleine... Wer ist denn der Willi? Das ist einfach der Freund von der Bayern. Ja. Das ist so nein, der ist mühsam, ja. Ja, der ist dann so... Ja, ja. Das habe ich nicht groß geschaut. Ich glaube schon, aber einfach noch, als ich sehr jung war. Ich habe sehr viel Fans geschaut. Ja, du bist auch. Alles. Ich weiss, das erste, das ist lustig, wir haben unseren ersten Fernseher, wo meine Eltern sich angeschafft haben, das muss irgendwie späte 70er Jahre gewesen sein, Das war schon farbig, aber schon umschalten haben wir noch am Gerät selber müssen. Und das erste, was wir dort geschaut haben, war Pippi Langstrumpf. Gewesen. So wirklich klassische Fernsehserie, die schwedisch. Das ist, das ist sensationell. Ja. Aber das ist übrigens auch so lustig. Also auch dort, wo du die Pippi hast, also das Mädchen, das allein in dieser Villa wohnt, mit ihren Superkräften, also ihr Vater ist eigentlich alleinerziehender Vater, also, wo er ist ein Pirat, muss arbeiten. Ich meine, als Kind willst du nicht sehen, wie Leute in einer heilen Familie leben. Aber eben, das ist irgendwie schon noch, also es ist aber schon noch geil, wenn das Medium irgendwie, also Zeug für Kinder so zu machen, wo halt irgendwo auch noch so subversive Botschaft immer, da zum Beispiel die rote Zora habe ich natürlich sensationell. Das tut es natürlich noch auf die Spitze treiben. Also müssen wir sich auch wieder mal, das muss ich mir wieder mal reinziehen. Pippi Frammann, ich denke, das müssen wir mir nicht sehen. Rote Zora, das ist ein Film davon oder eine Serie? Serie. Aber das war dann deutsch gesehen. Ja. Aber geil gemacht. Ja. Also ja, lustig. Ein komisches Gnömli. Aber wisst ihr noch, Gnömli? Das bin ich so Waldgnome gegangen, nicht? Was? Nein, du meinst Ronja Räubertochter. Stimmt, fuck. Das habe ich aber vor dem Fall gedacht. Aber der Film hat mir Angst gemacht als Kind, der Ronja Räubertochter. Mir auch. Vor allem die komischen Viecher. Ja, was ich da bei deinen Trolli hieß. Ja, ich habe komisch gefunden. Aber noch schlimmer war, das war amerikanisch. Die haben in einer Höhle gelebt. Fraggles. Oh, ganz, ganz komisch. Ganz schlimm. Vor allem, ich habe so Schiss mit diesen Grossen. Ja, so gruselig gefunden. Nein, das ist Fraggles. Und ich singe am Anfang, kommt ein paar Tage ein Loch ins Knie. Und so, also brutal gefunden. Das sagt man gerade überhaupt nicht. Ach, das muss ich auf jeden Fall. Und vor allem die grossen Viecher, die sie einmal fressen wollten. Weißt du, die kleinen Fraggles so. Dann die grossen, so wie so Samson. Ja, wirklich wie Samson ausgesehen. Und sie sind so, genau so hat es ausgesehen. Sie haben riesig gesehen und die werden gefragt, geil, Fraggles, wow! Ja, genau. Die haben sie immer wieder fressen. Aber hat das eine Message gehabt, wie die Fraggles sind? Ich weiß nicht, ich habe nur einen Schliess von der Grossen gehabt, das nicht gemacht. Meine ältere Schwester hat das immer geschaut, weißt du? Ja. Eher ihr Alter gewesen, das heißt. Nein, das habe ich. Das ist mir aber auch das irgendwie suspekt gewesen. Also das wird nicht wiederholt, ich meine. Das müssen wir sich wirklich mal alles reinziehen. Im Sommer, das ist aber im Sommer eigentlich cool. Also, auch ist Sommerloch noch gut. Wenn wir bin zwei für dein Gratis dann. Das ist mir einfach egal. Sonntag auf der Couch liegen. Auf der Couch liegen. Nein, aber die alten See, das ist schon noch spannend. Da gibt es ganz cooles Zeug. Also, aber eben dort, das ist noch witzig zu sehen, eben wie Sättige, die total sinnentleert sind und andere, wo du wirklich merkst, da ist irgendwo noch. Ja, ich meine, auch Pilas ist voll anarchisch eigentlich. Ich meine, ein Haus hat einen Ross und einen Affen. Also, ja, genau. Ja. Und sie macht, und zwei Kollegen. Also, sie rechnet falsche Titelsong. Also. Ja, und sie hat zwei Kollegen, wo ein und älter für ihn. Nein, du darfst nicht zu der Pipi. Du darfst nicht. Und alle finden Pipi scheiße, alle erwachsen und alle Kinder finden es super. Das ist eigentlich total anti-autoritär. Ja. Ich bin natürlich schon auch in einem Groove aufgewachsen, wo das. Also, mein Vater war, glaube ich, so von dem recht fasziniert in den 70er Jahren. Müssen wir mal. Genau, also von anti-autoritären Grundsätzen. Aber tendenziell bin ich eigentlich schon eher anti-autoritär erzogen worden. Also, ich glaube auch. Kann mich in dem auch. Also, ist ja nicht so, also, das wird ja immer ein falsch verstanden. Also, das ist ja nicht so, dass man einfach dann irgendwie einfach so ein bisschen machen kann, was man will. Irgendwie. Aber halt sehr viel halt, selbstbestimmt und musst selber irgendwie auch schauen und es wird nicht alles irgendwie vorgegeben. Und du musst halt eben auch machen und selber denken und dir selber Sachen einfallen lassen. Ja, das habe ich eigentlich schon. Man hat einfach so die Rahmenbedingungen, um ein sehr schönes Wort zu brauchen, hat man zur Verfügung gestellt und dort hast du können machen. Ja. Also, nein, für mich ist es anti-autoritäre Erziehung auch eher danach, dass man seine Kinder als eine Person behandelt, die Entscheidungen treffen kann. Das finde ich noch gut. Die Frage hat es für mich gar nicht gestellt. Die haben sie am Arbeiten gesehen, dass sie keine Anti-Autoritär sich selber gelassen haben. So, das ist sicher eine andere Form. Du bist Pipi aufgewachsen. Nein, das habe ich rausgehalten. Zum Glück nicht. Und die haben stark gewesen, überhaupt nicht. Aber ich meine, wenn er zwei ältere Schwestern hat, und dann heisst ja, die Eltern gehen arbeiten. Und dann ist ja die Eltern daheim. Das stelle ich mir her. Dann finden sie, weißt du, ich tue mich sicher nicht mit dem abgeben, mach was du willst. Sei ich mach's schon eh nicht. Also, aber von wegen Pippi stark, das ist dann wiederum, sie ist völlig allein, anti-autoritär, aber sie ist auch stark. Drum, Das ist, eigentlich fast schon ein bisschen so ein Abendspielen von der ganzen Materie, weil sie kann das, sie ist da. Ja, ja, sie ist ja. Sie ist speziell. Ja, aber es ist ja, aber sie will erwachsen werden und so. Also das ist, ja, aber das ist doch eher eine Metapher einfach auch für irgendwie... Sie zeigt sie erwachsen halt auch immer wieder. Also. Ja, ja, dann muss sie ja stark sein. Ja. Aber übrigens, was sehr lustig ist, dass mein älterer Bruder, der hat 3 kleine Buben, die sind inzwischen zwischen Sydney und 4. Ja, der Nia wird er schon 8. Ups. Auf jeden Fall ist jetzt festgehalten, wenn es falsch ist, dann bekommst du genau, ja. Das Glück ist Mama, bin ich ja noch mehr. Jedenfalls ist es so lustig, dass die jetzt, aber die schauen Pipi zum Beispiel. Also, ist natürlich der, also es wird noch gelöst, also, oder? Nein, man muss vielleicht sagen, also mein Bruder und seine Frau sind beide Lehrer für Unterstufen, haben auch lange so Grundstufen unterrichtet, das heisst, das sind so richtige Pädagogen, wie es im Bilderbuch steht, also im positiven Sinn. Und da wird natürlich sehen, also das heisst einfach am Abend, man nimmt halt den Laptop für, weil den Fernseher hat man nicht mehr. Und dann hat man irgendwie DVDs und dann wird eine Folge Pipi geschaut oder zwei. Und es ist aber lustig, dass sie jetzt das auch wieder schauen. Also, und das ist ja doch, das ist ja 30 Jahre alt. Und was sie eben auch schauen, ist die Maus vom Mars. Kennt ihr das? Nein. Das ist wirklich, glaube ich, die geilste Trickfilmserie, die ich als Kind geschaut habe. Und wo ich mal vor Jahren eine DVD gesehen habe, irgendwie so ein Ramschirm, wo ich die gerade kaufen musste. Das war so eine tschechische Trickfilmserie. Also es war auch zwar auch so ein Verbundprodukt, das hat man noch viel gemacht. DDR-Tscheche wahrscheinlich, oder? Ja, weiss gar nicht. Oder war es im Westen? Ich glaube sogar mit dem Westdeutschen Rundfunk. Und das Lustige war aber, dass es ist die Maus auf dem Mars, die hat alleine auf einem Planeten gewohnt. Und was ich immer mich erinnert, ist, die war meistens eigentlich traurig gewesen. Sie war auch mal so traurig gewesen, dass sie nur geheult hat die ganze Zeit, dass ihr Planet überschwemmt ist und so. Also sehr, und ich habe im Nachhinein jetzt aber herausgefunden, dass die Serie eben gemacht worden ist mit Ideen, die die Kinder können einschicken konnten. Also die hatten noch, das Anlass war natürlich noch klassisch in Postkarte oder Brief. Und dann konnten die Ideen schicken, wie die Maus vom Mann, was dort passieren soll. Und dann kommen natürlich immer wieder mal Besucher vorbei und so. Und es ist total absurd. Und auf ihrem Planet, das ist irgendwie, der ist, also, irgendwie, also sie, wenn sie drauf steht, ist sie vielleicht halb so gross in der Durchmesser vom Planet. Drauf steht irgendwie ein Hütchen und irgendwie ein Baum. Auf dem Baum wachsen so Zuckerstangen. Dann wird sie aber noch mal so fett, dass sie irgendwie... Ja. Gleich gross ist wie der Planet. Ja, genau. Das ist also total die Maus vom Mars. Das muss man sich auch umbringen. Okay, das ist lustig. Ist ganz, aber ich weiss, als Kind habe ich auch so komische... Die habe ich nie gekannt. Aber ich habe auch, wenn ich noch ein bisschen, also komisch drin, wie Henry und sein linkes Bein. Henry und sein linkes Bein. Kein Trickfilm, sondern also eine echte Serie. Und dort ist es darum gegangen, dass der eine, der Henry, hat halt von einer Schaufensterpuppe das linke Bein mal gefunden hat. Und um das herum ist es immer gegangen. Das ist auf so einer komischen Typ. Das kommt bekannt vor. Das muss ich wieder mal suchen. Das ist verdammt absurd. Auch, weißt du, so, wie oft ist das so, weißt du, die schrägsten Sachen sagst, hey, das ist so schräg, das kannst du nicht als Erwachsene antreiben, das musst du für Kinder machen. Aber auch, ich meine, als Spongebob das Zeug, das ist so abgedreht. Das check ich überhaupt nicht. Spongebob finde ich noch lustig. Catweasel. Ja! Catweasel! Der ist... Das ist so Catweasel. Ich weiss nicht, was Wochenende machen. Catweasel ist ja so absurd. Da geht es darum, dass irgendwie so ein Typ aus dem Mittelalter in die Neuzeit in England oder 70er Jahren landet. Das ist so schräg. So wirklich so, wie der Typ aus dem Cet une fois mit dem Bart, das ist Catweasel gesehen. Der ist einfach aus 500 Jahren in Zukunft. Okay. Einer von den 70er Jahren. Und benimmt sich denn dort entsprechend? Oder? Völlig schräg. Ich weiß aber nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie ich das geil gefunden. Okay. Das ist auch, das habe ich auch, das mag mich erinnern, das ist total absurd. Ich weiß nicht, was es genau gegangen ist. Ja, also über so alte, also 70er, 80er Jahre Fernsehserie, ich meine, die ganze tschechische Geschichte, wie irgendwie Luzi, der schreckende Strasse. Ja. Pantau, habe ich auch lustig. Pantau, genau. Pantau. Ah, ganz schräg. Dann okay. Die Märchenbraut habe ich natürlich geliebt. Okay. Bei die Märchenbraut geht es darum, dass irgendwie... ist das auch eine Serie, oder? Ja, das war eine Serie. Und...

müssen vielleicht mal geheim sein, bis man wirklich auch nach Hause geht und sagt, okay, look, das haben wir jetzt entschieden. Und vorher kannst du vielleicht offen. Und es ist vielleicht nicht einfach, wenn alles öffentlich ist. Andererseits, wenn alles öffentlich ist, dann kannst du ja sagen, schau mal, was ich die Meinung, die gesagt habe, ja, das habe ich dir gesagt. Aber ich habe sie dann vielleicht noch geändert oder angepasst und merkt, okay, das Argument hat mich überzeugt und das ist jetzt meine Meinung. Ich habe sie geändert. Wenn man das transparent machen kann, ist das völlig okay. Also ich weiss nicht, wieso, was man, wie man gegen das so sieht. Das wäre ja ideal. Keine Sitzungen, nein. Aber wie ist jetzt das bei deinen politischen Aktivitäten? Also, ich mache alles alleine, nicht mit der Diskussion. Aber ist das ein Thema, also, wo du sagst, ich will auch wirklich irgendwie, ich will die Transparenz und ich stelle möglichst viele Sachen ins Netz und wollte irgendwie die Informationen zugänglich machen von meinen Aktivitäten. Ah, völlig, ja. Das schon, aber jetzt, also ins Netz stellen ist eine lange Frage, der Aufwand ist nicht mehr, weißt du. Also, ich mache es dann vielleicht eher nicht, also wenn es Sitzungen gäbe, was es noch nicht gibt, wirklich, also gibt es schon auch, aber... Also du bist alleine, oder wie? Nein, nicht mehr. Zum eine Partei gründen, kann man alleine eine Partei gründen in der Schweiz? Ja, das ist mit zweit. Du machst eine Partei, machst einfach, sagst, ich bin eine Partei. Ah ja, genau, das würde mich jetzt mal interessieren. Jetzt. Ich bin also, eine Partei. Das was muss man machen, um in der Schweiz als politische Partei irgendwie zum registriert werden, dass man sich aufstellen kann. Fertig. Du musst für etwas kandidieren. Aber du hast ja ein paar Unterschriften sammeln. Ja, kandidieren heisst, also Nationalrat, wenn ich das schon spontan mitgemacht habe, kandidieren heisst, du musst bis zur Abgabefrist der Anmeldungen, also es gibt eine Frist, wo du sagst, alle bis dann, bis du dich gemeldet hast, du musst 200 gültige Unterschriften haben. Was jetzt im Kanton Basel ist, 200, wo im Kanton Basel stimmberechtigt sein und auch wohnen und richtig angemeldet und dann schreibst du das ein und dann darfst du den Nationalrat kandidieren. Jetzt für Grossratswahl, und dann jetzt, das heisst, ich habe meine Parteiliste, wo ich wählen kann, wie die Partei heisst, und ich war als einziger drauf gewesen. Die Hürde ist 200 Unterschriften. Parteien haben für sich sind nachher organisiert als Verein, normalerweise. Ja, und also, dann hast du die mal gesammelt und dann hast du das irgendwo da bei Basel Stadt im Kanton mal irgendwie eingereicht. Genau. Frischgemäß richtig eingereicht und dann sagen sie, jo, ist der Listenplatz okay? Ist das alles so richtig aufgeschrieben? Dann gibt es E-Mail, oder ist es so Druck, weißt, gut zum Druck wirklich? Okay, ist alles gut. Und dann bist du eine Partei und und jetzt bei der Grossratswahl ist es pro Person, die auf der Liste ist, 30 Unterschriften. Aber du musst von der Partei selber, du musst nicht irgendwie die Statuten abgeben, jetzt irgendwie, wie du vereinsmässig... Wenn du einen Verein organisierst, der die Partei eigentlich tragen soll, sozusagen, der Trägerverein für die Partei, dann hast du Statut und alles. Für ist das so? Also ist die Partei selber nicht schon ein... Ist kein Rechtskörper. Okay. Also du könntest theoretisch völlig ohne überhaupt nur eine politische Motivation deine Unterschriften sammeln und sagen, ich setze wie auf die Liste, wählt mich. Ja. Und das stimmt eigentlich so überhaupt nicht. Du kannst sagen, fick die Partei, fick die Partei, euch alle. Also das heisst aber, ich meine, das ist jetzt eigentlich noch interessant, ich staune, dass das noch nie gemacht worden ist, du könntest das ganze System ja derart penetrieren, wenn du nur genug Leute finden würdest, die würden sagen, ich will mich aufstellen, ich gebe mir einen Namen, ich gehe schnell, ich meine, sorry, 200 Unterschriften, die sammle ich auch, relativ locker. Ja. Und dann bin ich auf der Liste und dann sind sie wahrscheinlich verpflichtet, dass ich dann auch irgendwie anständig porträtiert werde und so. Okay. Also, du bekommst einen Wahlzettel mit deinem Namen drauf eingeschickt. Das längert dann, also das andere ist... Alles andere ist dein Zeug. Deine Propaganda. Das aber das kannst du machen. Also, ja, nein, aber es, ich weiß, also was, das Einzige, was es gibt, ist ja, dass, einfach, dass du ja vom Kanton, von der Stadt so gesammelt die Parteigeschichten bekommst. Genau, also, das Liste, die Partei oben, dann alle Namen, die... Nein, ich meine nicht das. Ich meine nicht wirklich die Wahlunterlagen, sondern die Unterlagen, haben die das nicht da in Basel? Also wir haben das sozusagen. Das ist die Partei, aber müsst ihr selber verschicken. Nein, dass du wirklich, du kommst, wir kommen, wenn Nationalständeratswahl sind, Stadtratswahl, ja. Kantonalwahlen, kommst du ins Gouvern rüber, wo von der CVP der Prospekt drin ist, und von der FDP, von der SP und so. Das wird alles zugeschickt. Die tun das zentral. Nein, bei uns ist das, gibt's das diese Partei selber machen. Ja. Du bekommst einfach die Wahlliste hergeschickt. Mit den vordruckten Namen. Und dann kannst du bearbeiten oder auch nicht. Aber eigentlich wäre das schon ein Statement. Aber was ist zum irgendwie... Das Riefner Tagblatt macht zum Beispiel das. Die alle anfragen und sagen, kurzes Statement, 200 Zeichen, Foti, bitte schicken. und die alle abdrucken. Okay. Das machen auch, das machen nicht alle, aber das, zum Beispiel die Riechen in Riechen machen das. Und Batz nicht, oder? Batz macht es nicht, das ist für Aufwand. Würde eigentlich noch Sinn machen, aber Sinn machen, ja. Also das ist nicht vom Staat her, ist das die Aufgabe, zum Propaganda verteilen. Aber wäre das eine Idee, um irgendwie auch... Ich glaube, die Frage ist jetzt, wie cool jetzt das wäre, aber eigentlich wäre es ja amüsant, irgendwie, wenn wir noch 20 mehr solche Einzelmasken wie die hätten. Das wäre ja... Möglich. Der Witz ist, es wird nicht gewaltfertig. Also weißt du, ob jetzt 10 ist oder 30. Jetzt geht es mehr darum, um das einfach irgendwie auch ein bisschen aufzeigen. Zum aufzeigen, wie gut das System ist, dass jeder Trottel kann einen Scheiß machen und sagen, okay, du kannst auf Kunden, ja. Nicht doch scheiße gehen. Also irgendwie ist das ja noch cool. Das finde ich auch geil. Das ist ja irgendwie auch noch geil. Das ist auch richtig. Also, dass auch jemand kann sagen, irgendwie, Tami, ich finde irgendwie, ich möchte, dass wir... gratis so Nutten kann, richtig, und Kokain legalisieren. So Grund, das ist also, auch in unserem Parteiprogramm. Also nicht gratis Nutten, aber Legalisierung von Drogen. Auf jeden Fall. Aber zum Beispiel, wo ich in Solothurn gewohnt habe, dann hat es die Humanistische Hanfpartei gegeben. Humanistische Hanfpartei? Die Humanistische Hanfpartei mit einer Liste von 2 Leuten, halt, weißt du, Kantonalwitz. Und dann siehst du immer, nach der Abstimmung gibt es Dorfplatz mit allen Abstimmungsresultaten. Die dann zusammen, also anonym zusammenzählt. Und du siehst genau 2 Stimmen für die Humanistische Hanfpartei in diesem Dorf und denke, das bin ich. Stell dir mal vor, so im Dorf, hast du für die Humanistische Hanfpartei gestimmt? Aber in Basel gibt es auch, gibt's jedes Jahr, dass es jemand ist, aber in Basel gibt es auch schwule Listen in Basel. Oder? Ja. Oder die Volksaktion gegen zu viele Ausländer. Also die gibt es auch, das ist ein Problem. Die gibt es. Also, aber wie ist es eigentlich mit der Abkürzung? Ich meine, die gehen irgendwann aus, sind die auch geschützt? Oder könnten wir uns irgendwie eine sexy Vatikanpartei nennen? Das kannst du schon. Aber ich glaube, wenn du jetzt Coca-Cola-Partei würdest nennen, dann wärst du wahrscheinlich vielleicht... dann finden sie es geil und sie haben ein Problem mit dem Urheberrecht. Dann, was du machst wahrscheinlich. Das ist auch wieder Urheberrecht und nicht politische Partei. Das Urheberrecht ist einiges stärker von Vancouver. Das ist wie Filminitiative, du darfst auch nicht irreführende Namen, also Titel machen. Du kannst nicht die Duschstoffinitiative... taufen nach Ente-Initiative. Das darfst du zum Beispiel nicht. Okay. Oder darfst du mit Ausländern schaffen, wir auch Auto aus Initiative. Geht zum Beispiel nicht. Du musst ja zum Beispiel die Einheit von der Materie sagen, wer weiss es immer. Okay, das macht noch Sinn. Und was ist denn jetzt bis jetzt deine Erfahrung gewesen? Du hast jetzt, glaube ich, schon, dass ich das mitbekommen habe, 2 Wahlkämpfe gehabt. Eine National-, also Wahlkampf habe ich gemacht. Also ja, aber du hast nicht da. Aber in Basel hast du auch mal, hast du auch kandidiert, oder? Nationalrat kam da. Nur für Nationalrat. Ja, aber jetzt Grossrat kommt im Herbst. Ah, okay. Im Herbst. Ja. Aber es sind jetzt 7 oder 8 Leute auf der Liste. Wie ich sind die sozusagen. Ja. Es ist nicht eine Spassparty in dem Sinne, sondern inhaltlich ist da doch tatsächlich ein bisschen etwas um. Ja, nein, also auf jeden Fall, also das habe ich jetzt nicht so erwähnt. Nein, aber also, es gibt viele, weißt du, wegen dem Namen schon nur viele Leute. Gewisser Spassbonus gibt auch mehr. Das ist wirklich noch witzig, weil ich, aber für mich ist das wirklich, durch das, dass ich das wie mir nicht bewusst war, wie einfach das ist, ich habe das immer von Anfang an irgendwo ernst genommen. Also ich habe das nie als... Also logisch, klar, der Name ist natürlich schon ein bisschen grenzwertig, muss man ja schon sagen. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es einfach nur ein Jux ist. Also so habe ich das nie wahrgenommen, so wie Schanz. Also, ich meine, das heisst ja, ich meine, irgendwo, also, du tust dich ja auch, also auch irgendwo auch, also jetzt bloßstellst du falsch, aber du exponierst dich. Aber ich muss sagen, ich habe 900 Stimmen gemacht, nur ohne Wahlkampf. Und das ist, ich bin so schlecht von allen. Aber etwa die 200-300 Stimmen weniger als die noch schlechteren. Was sind die schon wieder gesehen? Sind die ganz recht schlimm, oder? Nein, die haben 4000 Stimmen gemacht. Aber zum Beispiel, das sind Jungparteien teilweise, da muss ich sagen, die haben 5 Leute auf der Liste gehabt und haben Geld gehabt. Und dann machen sie fast so viel Stimmen, also ein bisschen mehr Stimmen als ich, ohne nichts. Und dann denke ich auch, was machen die falsch, weißt du? Also, und das ist halt, ja, das machen hoffentlich einen guten Wahlkampf im Herbst. Ja, aber das ist schon. Also, das muss und wer hat gesagt, dann sind sie gross drin? Ich muss mir ich selber, ich sehe mich da nicht so. Aber ich glaube, ich suche irgendeinen. Ich glaube, ich suche irgendeinen, ich will. Du wirst Politiker-Mäzen. Ja, genau, ja. Ich würde dann einfach irgendwie so im Hintergrund nehmen. Ich würde so die Webseite betreuen und irgendwie so. Das ist entscheidend. Social Network-Aktivität. Ja. Für mich ist es entscheidend, dass man auf meine Homepage kann gehen und dann, also auf unsere Homepage kann gehen und dann auch schauen, was für die Leute da ist. Das finde ich entscheidend. Ja, aber noch ein geiler, so völlig satirischer Reichensport. Also kommen sie so wie wir jetzt hier zusammen und finden, also wir gehen jetzt jeder eine Partei, gehen, dann stellen wir jemanden und machen jetzt Wahlkampf, am Schluss mehr Stimmen. Das ist okay, das ist in Politik umgesetzt. Das ist auch ein Reichensport. Ich meine, wir wissen ja alle, wer das finanziert. Also, ja, sag nicht, ja. Ja, nein, das ist das. Sie geben es zwar nicht zu und niemand gibt es zu, aber wir wissen genau, welcher Milliardär im Schloss wohnt. Wie heisst der andere? Nein, aber ich meine, aber der andere, der mit der Bank. Wie heisst der mit der Bank? Nein, der SVP, Zürcher, der neue helvetische Bank irgendwie gegründet hat vor ein paar Jahren. Das sind die Vorwege, hey, ja, ist das ein Kotzbrocken, ey. Unglaublich. Die haltest alle. Du, nicht aus. Also, weißt, man sagt immer, man kann den Beruf ausüben, was man will, aber ich bin nicht ganz überzeugt. Wie meinst du jetzt? Er ist Banker. Der Kaum ist wieder SAP. Ja. Ja, gut. Jetzt, Glück jetzt könnte man ja sagen, also das heisst, du hast ja für die, hast du schon deine Kosten auch publik gemacht. Ich muss unbedingt das Aufgabe für mich notieren. Also, aber das Ziel ist, also jetzt haben wir zum. Also, wäre ja auch noch interessant gewesen. Also, weißt du, du würdest sagen, irgendwie, okay, was habe ich für das ausgegeben? Okay, ja, das irgendwie absolut, Webhosting, für eine .ch-Adresse, irgendwie 15 Franken im Monat. Das gibt in der Homepage, sobald ich sie Ausgaben habe und Einnahmen, vor allem sobald ich Einnahmen habe. Dann irgendwie dann mal Bier trinken mit jemandem und ein bisschen. Von wem Und da wäre jetzt zumindest der Link gemacht. Ein Thema, das ich ja hier auch bei der Mikroanalyse, um den Namen von dem wunderbaren Podcast auch noch mal zu streuen, ein bisschen möchte pushen, das sind ja eben so die ganzen alternativen Finanzierungsmodelle. Ich meine, wie halt eben zum Beispiel die ganzen Crowdfunding-Geschichten oder eben auch Flatter, hast du jetzt. Ist das bei dir schon ein Thema gewesen, dass du irgendwie zwischen wählen, deine Partei irgendwie auf so eine Art? Das ist eigentlich keine schlechte Idee, ehrlich gesagt. Wie, es braucht Geld. Ja. Also für Drucksachen vor allem. Ja, und im Moment habe ich das Gefühl, etwas, was ein bisschen ungewöhnlich ist, hat am meisten Chance, auf die ich Art an Geld zu kommen. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, extrem viel Geld, aber, nein. Aber hey, mehr, als wenn du einfach da sitzt. Hey, man kann so günstig Propagandamaterial drucken und machen. Und dann auch verteilen, muss halt einfach engagiert sein. Das ist einfach also freiwilliger Arbeit. Da fällt mir auf, wie lustig es eigentlich ist, dass Politik und Internet zwar extrem vernetzt ist, weil es die ganze Politik massiv verändert, obwohl ich vorher gefunden habe, dass sich Politik aus dem Netz raushalte. Ja, das geht. Also, es ist aber. Ich glaube, wir lernen jetzt das gleich nochmal weg. Ich habe jetzt gerade noch einen interessanten Gedanken gerade. Ich glaube aber, das Problem im Moment ist, und das nehme ich wirklich wahr, auch in meinem Umfeld, bei Leuten, die nicht so technikaffin sind, dass man auch eine ganz komische Vorstellung von Internet hat. Also das heisst irgendwie, wenn ich zum Beispiel sage, ich finde irgendwie, eine Stadt wie Luzern müsste doch irgendwie flächendeckend ein freies WLAN irgendwie haben, dann findet mein Gegenüber ja, wieso muss man dauernd online sein? Also wo dann aber irgendwie... Und ein Smartphone und ist ja auch ständig am Umspielen. Wo dann nein, überhaupt. Nein, das ist tatsächlich jemand gewesen, der auch irgendwie so alt, wo ein Handy hat, irgendwie so ein Nokia-Style. Aber was ich dort gemerkt habe, ist, dass man mit Internet eben sehr stark auch irgendwie einfach immer noch verbindet mit dass man sich Gossip reinzieht und es ist alles irgendwie banal und verblödend und das ist... Immer das ist auch die gleiche Diskussion gewesen. Also weißt du, Fernsehen verblödet auch und Bücher sind das Wichtigste und Bücher aufkommen sind Bücher verblödet, schon mal Schund. Das ist wirklich eine Diskussion. Frage ist doch immer, ich bin vor dem Fernsehen aufgewachsen. Ich bin nicht dumm rausgekommen. Ist schon ein bisschen verblödet. Ja, verblödet, ja, aber nicht dumm. Verblödet, aber nicht dumm. Sehr schön. Das wird ein Tipp. Und ich meine, Podcast. ich habe hier. Du musst halt deine Dokumentationen reinlassen. Also, es gibt genug Zeugs, die du hast. Und ich will ja den Menschen auch verblöden. Also, aber ich wollte mir nur sagen, was ich, aber wirklich, was ich wirklich merke, ist, dass in einer breiten Bevölkerungsschicht irgendwie.

mit etwas, was ich weiß nicht angefangen habe. Ja. Ja. Ja, aber ich also ich, ich finde es auch geil, das Zeugs alles. Ich meine, ich bin ja auch der Kenntnis nicht interessiert. Aber andererseits, ja, es ist ein Dilemma. Das ist schon, nein, du hast, also, musst dir ja da durchaus recht geben, dass das ja nicht ungerechtigt ist. Und man kennt Lohn besser als mehr. Also, ah, ist das so? Das ist sicher ein einfacher. Das ist schlimmer. Wir gewissen Stellen im Meer. Das ist sowieso erstaunlich, wie viel Zeug wir auf dieser Erde immer noch nicht checken. Ja, wenn man nicht ankommt. Ich habe da mal ein Ding gesehen, auch ein Video posten von. Kennst du Tafelberg in Südamerika? Nein. Das sind so riesige, wirklich, es geht 1000 Meter ab und oben ist es flach. Ja. Absolut isolierte Flora und Fauna. Und, ist, und die Flora und Fauna oben ist eher afrikanisch, weil das hat sich abgesenkt, wo sie noch mit Zellen waren. Und es sind riesige Tepui, heisst die, Tafelberg. Du musst mal Dokus suchen, weil ich habe letzte Woche reingeschaut. Es hat sich so uralte also, ja, und oben drauf hast du alte Pflanzen, alte Frösche und extrem bedingt, Fleisch fressen die Pflanzen. Da ist oben eigentlich keine Nährstoffe, es kann kein Humusbild, fließt alles ab. Und du hast 1000 Meter Klippen, da kommt niemand rauf. Es ist erst vor 100 Jahren, sind zum ersten Mal der Erste, ist man sie mal bestiegen worden. Das ist schade. Und sie haben lange weil die verlorene Weltgeschichte und so. Ja. Das gibt es doch so mit Dinosauriern und so. Ja, ja, ja. Das ist der Hintergrund sind die Berge, und du hast immer nur an den Dinkel und niemand gewusst, dass er da oben ist, weil du nicht raufgekommen bist. Erst mit den Helikopter, mit den Flugzeugen und mit den Luftballon wahrscheinlich bist du langsam mal rauf. Ja. Und das ist völlig abgelenkt. Du fährst für ein also nationales Gebiet, liegt das? Kolumbien oder Venezuela, okay. Also verschiedene Länder. Es ist so oben Nord, okay. Im Norden von Südamerika. Also das heisst, wenn ich das richtig verstanden habe, dass dort oben herrscht auch irgendwo eben eine Flora und Fauna, die eigentlich total atypisch ist irgendwie für Südamerika. Also teilweise einfach nehmen, oder gewisse Frösche, also es gibt keine grossen Tiere, es gibt Vögel und Frösche dort. Ja. Die grössten Tiere sind Vögel und Frösche. Es gibt einen Frosch dort, der ist so urtümlich. Und du denkst, ja, wo hat denn da Verwandte? Dann findest du aber die ersten in Afrika wieder ähnliche Frösche. Okay. Das ist einfach so lang auseinander, ist völlig faszinierend. Eine geile Landschaft. Und natürlich, weißt du, die Landschaft ist auch am Tag heiß wie Sau. Dann ist es auch trocken, Regenwald noch, das schifft auch viel. Kein Humus, nicht. Und natürlich, weil es relativ hoch ist, auch arschkalt Nacht. Also okay. Extrem. Also. Was nicht, was essen die Frösche? Die Vögel essen die Frösche. Es ist immer viel Wasser. Ist, ja, die Frösche haben sicher von Schnecken und Insekten und so. Also, man, was hat es? Insekten. Und, das ist, und es gibt Pflanzen dort, die zum Beispiel auch keine Wurzeln, also schon Wurzeln entwickeln, aber nicht fix sind. Sondern sie rechnen damit, dass sie weitergeschwemmt werden und sie richten es automatisch aus. Okay. Also wirklich voll ich finde es super interessant, so Zeugs. Das ist halt auch eine Region, wo bis vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren, muss man sagen, niemand raufgekommen ist. Niemand hat gewusst, was dort ist. Aber das ist sowieso, dass wir, also das ist wieder völlig auf der Meta-Ebene, aber das ist aber sowieso so spannend gesehen, mit was wir heute, oder was in der Allgemeinheit, als gegeben angeschaut wird. Oder was, weißt du, was der Status quo ist? Das ist schon mal spannend. Also von was jetzt? Ja, von allem. Nein, von allem. Also eben, wo man sich wie nicht bewusst ist, wie viel, dass es noch nicht lang her ist. Eben, dass man viele Sachen gar noch nicht gewusst hat, gar noch nicht gekannt hat. Und irgendwie, wir gehen so von einem Weltbild aus, wo irgendwie, also nicht so 30, 40 Jahre, höchstens 50 Jahre alt ist irgendwo. Oder? Vor allem in gewissen Gebieten hat sich ja auch ich meine, die Zellbiologie und das alles funktioniert, der erste Gentest ist irgendwie. Ja. Also das komplette Genom von irgendetwas entschlüsselt ist ja noch nicht so lange her. Und heute, ich habe heute ein gelesen, da heisst aus Rattenherzzellen und Plastik haben sie junge Medusa, also Aquarien nachgebaut. Was? Was? Aus was? Aus Rattenherzzellen und Plastik. Also die Silikonschicht, wo halt wieder. Also weißt du, die hat eine Spannung, oder? Und Rattenherzzellen machen nur. Sie leben eine Stunde. Dann haben sie keine Nahrung, oder? Sie werden ernährt. Das heisst, wenn die Nahrung auf die Zukunft ist, machen sie nicht mehr. Aber es also, geht darum, ist ein Plastiksack mit einem pulsierenden Organ dran. Es ist ein bisschen kompliziert. Also, kleine Silikon-Dinge mit Rattenherzzellen darauf angezüchtet. Und dann gibst du einen elektrischen Impuls. Und dann macht es eine Stunde lang. Also, krass. Sie wollen mit dem weil sie eigentlich ein Herz umbauen. Okay. Aber sie fangen mit der einfachsten Dinge vor. Also wie sie raus. Das ist, und das finde ich völlig faszinierend. Und das ist. Und jetzt, was heißt, ich kürze sich auch zum allerersten Mal von einem Bakterium den kompletten Stoffwechsel, also wirklich auf jedes Atom fast, also nicht gerade Atom, aber jedes Molekül

Ist mir heute gerade die Abmähne fahren. Bei der Abmähne fahren habe ich da die Wirbank gesehen. Ja, genau. Und habe ich sagen, das ist ja eigentlich ein Alternativmodell, das es ja schon seit Jahrzehnten gibt. Wäre aber auch schon noch interessant. Wir ist ja. Wirtschaftsringbank, ich weiß Wir nicht genau. ist ja eigentlich entwickelt worden als Währung zwischen KMU und ja, genau. so. Ja, ja, also genau. vor allem so Handwerksbetriebe. Ja, okay. Oder auch die Garage von meinen Eltern zum Beispiel. Das ist ja, die also du sagst, dass. Die sind nicht dabei. Und wir und Bitcoin. Genau, wir ist ja so eigentlich entstanden, dass man eigentlich gesagt hat, dass man eine Währung hat, die abgekoppelt ist vom Rest vom System, um sich eigentlich nur untereinander unterstützen. Okay. Also das heisst irgendwie, Druckerei kann dann vielleicht irgendwie Papier teilweise mit wir zahlen bei ihrem Lieferant. Und dass das ist... Ich weiß nur, mein Vater hat immer geschaut, ob man mit Wein zahlen kann. Und sie war ja. etwa 80-90% vom eigentlichen Wert. Also weißt du, es war echt günstig. Ja, und es ist glaube ich. Das lohnt sich dann natürlich. Aber wie ist denn das, wenn ein KMU zum anderen kommt, dann zahlt man Wein? Ja. Also wenn die beiden okay. die gleichen Dinge sind, dann haben sie mit Wein gezahlt. Das ist einfach eine andere Währung, statt Franken, Schweiz. Und die haben halt andere Werthinterlegenschaften sozusagen. Das heisst, die haben den gleichen Wechselkurs. Ja, und es ist halt einfach unspekulativ. Geld ist immer, ja. Ja es ist unspekulativ. Was bringt das in dem Moment genau? Aha, es wird nicht damit spekuliert. Es bleibt eigentlich in einem reinen Tauschzirkel. Weil sonst ist es eigentlich kein riesiger Unterschied, ob du jetzt mit Wir oder mit Franken zahlst. Ja, es kommt darauf an, wie der Wir mit Wert hinterlegt ist und wie das Geld mit Wert hinterlegt ist. Und wenn du findest, nein, unser Wir ist besser hinterlegt und stabiler als das richtige Geld, das wir haben, mit der Zeit haben wir natürlich einen Gewinn. Weil der verliert dann Wert und das Wir gewinnt dann Wert. Also kannst du schlussendlich im Wirkreislauf billiger im Gegensatz, also du tust ungefähr billiger handeln, du hast aber noch mit Franken verkaufen, oder? Das heisst, du hast einen Gewinn gemacht. Und dann gibt es eine Wirbank, wo du dann sagst, oh, ich habe meine Wir gesammelt. Und wie es genau jetzt ist, aber es gibt eine Wirbank, die das. Wo aber da, das ist gerade da vorne. Okay. Also bei der Heubock. Das ist relativ nüchtern da. Sehr. Ah, bei der Heubock im Bahnhof. Das habe ich noch nie gehört. Ja, mein Vater hat immer ein Wir zahlen. Ja, aber dann ist so ein Wir ist schon wieder etwas anderes als ein Rekascheck. Weil ein Rekascheck ist ja eigentlich ein reiner Bon, da wird ja nicht damit gehandelt, oder? Das zahlst du nur bei der SBB und ähnlichen Transportunternehmen. Es gibt gewisse Läden, die auch Rekascheck akzeptieren. Okay. Also, weißt, also, aber das ist ja dann eine andere Frage, wer das akzeptiert. Aber, ja. Aber ich glaube eben schon, also jetzt also so, eben, also zum Beispiel gerade so Flatter oder so, ich finde es grundsätzlich schon noch cool. Ich finde es grundsätzlich cool, aber das Problem ist die technische Umsetzung. Ja, das ist wirklich so, aber... Das Problem ist einfach das Geld, der Übergang vom Geld aus der realen Welt, die man geholt hat, ins Internet. Genau. Das ist einfach eine Schleuse. Und dann sind einfach die Leute, die zu viel stellen, dass es überhaupt geht, die einfach zwischen denen und die einfach abzocken und sagen... Nein, das ist bei Flatter nicht so extrem. Ja, aber wenn du mit Kreditkarte musst zahlen, hast du Kreditkarte. Ja gut, Kreditkartenfirma hast du wieder. Ja, das ist 15% Schuldzinsen drauf. Das ist 14,9. Was? Was? Die Kreditkarte hast 14% Schuldzinsen. Aber nur dann, wenn du lange nicht zahlst. Oder? Immer. Was du Minus machst, also was? Prepay ist nicht so massiv. Nein, bei Prepay kannst du gar nicht. Nein, bei Prepay kannst du nicht überziehen. Ja, das schon. Aber ich meine, die müssen doch einen Anreiz haben. Wieso gibt es denn Prepay? Ja, Prepay-Kreditkarten sind ein Witz, weil es ist gar keine Kreditkarte im eigentlichen Sinn. Nein, Kreditkarte ist nicht ganz. Also, ich glaube, jetzt sind wir kurz mit Kreditkarten für Anfänger. Weil lustig kann ja auch nicht. Es ist auch ein System, das ja schon grundsätzlich suspekt ist und dass das etwas ist, das irgendwie auf Dauer nicht funktionieren kann, ist mir eigentlich schon von dem Ansatz klar. Weil das heisst, du hast eine Karte und du kannst zahlen damit. Das ist eine Limite. Du hast klar, logisch, du hast eine gewisse Limite, aber bei den meisten ist die ja, ich sage jetzt mal, bei Normalsterblichen ist die sicherlich die Tendenz eher zu hoch angesetzt als zu niedrig. Das ist weil, dass du Schulden machst. Aber ja, genau. Und das heisst, du zahlst mit dieser Karte und Ende Monat kommst du also, eine Rechnung über und dann zahlst du das denen. Und nein, du musst eben 10% mindestens und den Rest kannst du auf Rote zahlen. Das ist der Witz dran. Das heisst, du zahlst nicht den ganzen Betrag ab, sondern du bekommst einen Kredit über und zahlst dann pro Monat vielleicht 200 Stutz ab. Jedes Jahr, jeden Monat willst du ein Auto. Ah, das kann man machen wie mit den Steuern. Du zahlst dann ab, du kannst sogar die Schuldzins oder Steuern abziehen. Aber ja, du zahlst einfach ratenweise das ab. Egal was du kaufst, das ist eine Art, du zahlst einfach in Roten ab. Also das heisst, du kannst bei deiner Kreditkartenfirma einen Deal machen und sagst einfach, ich zahle einfach jeden Monat 200 Stutz. Du hast sogar 10%, also 10% vom ganzen Betrag, das ist Mindestbetrag. Ja, aber es kommt ja immer Neues dazu, da kommst du nie nachher mit abarbeiten. Du musst einfach nicht so viel... Also das ist der Clou. Ja, also